Außer Kontrolle. Radio Glasnost. Jeden letzten Montag im Monat. Von 21 bis 22 Uhr. Auf UKW 103,4 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. Montag, 30. Mai 1988, 21 Uhr 5. Auf dem Sendeverlaufsplan steht Anmoderation. Also, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Radio Glasnost. Könnte man Radio nicht nur hören, sondern auch riechen, würde es in der kommenden Stunde ganz schön stinken. Nach Arsen und Chlorwasserstoff, nach Ammoniak und sonstigen netten Giftstöffchen, die auf dem VEB-Werk für Fernsehelektronik in Berlin oder auch in Mölbis südlich von Leipzig entstehen und entweichen. Und Ökologie und das ökologische Netzwerk Arche bilden den Schwerpunkt dieser Sendung. Gestunken hat es auch einigen jungen Männern, als sie ihren Einberufungsbefehl erhielten. Die Konsequenz? Verweigerung. Und die Konsequenz? Verhaftung. Und die darauffolgenden Konsequenzen erzählen wir dann gleich, sofern euch nichts dazwischenfunkt. Am Mikrofon Ilona Marenbach. Everybody, it's okay. Your freedom's at an end. The army is waiting for you, and she wants your body. And you should say goodbye to your friends. Your meeting is unimportant. You got a uniform, that's your freedom. It's cool. It's cold and it's raining. They kid you if you're proud, and that's why we stand. In the army, I don't wanna be a soldier. When you're 18, your body is okay. Your freedom's at an end. The army is waiting for you, and it wants your body. And you should say goodbye to your friends. I don't wanna join in the army. Tramp aus Jena mit Johnny in the Army geben das Stichwort. Einberufung zur Nationalen Volksarmee. In der letzten Klassenostsendung haben wir über ein geplantes Treffen von Wehrdienstverweigerern berichtet. Noch vor dem eigentlichen Einberufungstermin 1. Mai wurden viele Totalverweigerer verhaftet. Kurz darauf wurden sie dann wieder entlassen und der Minister für nationale Verteidigung zog die Einberufungsbefehle zurück. Das bedeutet jetzt aber keine verbindliche Regelung, sondern ist eher unter dem Begriff bewährte Einzelfalllösung zu fassen. Jedenfalls, die Verweigerer sind wieder frei und zwei davon erzählen in dem nun folgenden Gespräch, warum sie eigentlich nicht in die Armee wollten. Also warum verweigere ich? Grund genommen aus Überlegung, also Überzeugung, die aus Überlegung erstanden ist. Eine instinktive Abneigung gegen Uniform oder gegen Befehlsgewalt, Befehlsnotstand und alles, das hat nur, ja nicht jeder, aber haben nur viele. Und trotzdem gehen unwahrscheinlich viele zur Armee. Aus verschiedensten Gründen natürlich. Bei mir ist es irgendwo so, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass ich irgendwann dann nach einer gewissen Zeit, wenn ich dort bin, Mitglied von einer Maschine bin, die irgendwo so, mit der man alles machen kann. Dass ich dann dort ein Element bin, das im Grunde keinen Einfluss mehr hat. Denn mir kann keiner erzählen, dass er dann nach einer gewissen Zeit Wehrdienst, wo man dann eben anfängt, was weiß ich, die kleinen Bequemlichkeiten zu schätzen und alles, dass er dann noch, genauso wie draußen, wenn ich bei der Armee ist, bereit ist, hier, was weiß ich, noch einen eigenen Willen zu bekunden und noch aktiv zu sein, wenn es darum geht, irgendwas zu machen, jetzt irgendwo seine Ideale durchzusetzen. Vielleicht als Beispiel Polen. In Polen ist auch die Armee auf die Arbeiter losgegangen, so naiv wie das jetzt klingt oder so. Ja, da waren bestimmt eine Menge Soldaten dabei, die sich das vorher nie hätten denken können, dass sie sowas jemals machen. Und trotzdem haben sie es gemacht. Und ich bin sicher, dass das hier genauso nachvollziehbar wäre. Und die Vorstellung alleine, dass mir sowas passieren könnte, das erschreckt mich dermaßen, dass ich sage, also das ist nichts für mich. Also ich habe zum Beispiel eine unheimliche Beklemmung, wenn ich diese ganzen Sachen sehe, wie das überhaupt abläuft, diese ganze Funktionen, die Funktionen, die da durchlaufen innerhalb der Armee und so weiter und so fort. Grundlegend ist für mich, dass mich das rein menschlich total abstößt, also mir eine wahnsinnige Angst irgendwo macht, wenn ich weiß, ich muss dann irgendwas tun, wo ich eigentlich gar keinen Bezug dazu habe. Also das heißt zum Beispiel für irgendwas üben, um jemanden abzuschießen oder was für sich. Man ist ganz einfach mal sagen. Natürlich ist jetzt die Konsequenz, also für mich, genauso wie bei dir, eben auch wie du das sagst, dieses Verweigern. Ne? Eigentlich weiß ich, dass ich durch die Verweigerung gar nicht viel an dem eigentlichen Problem geändert habe. Ich wurde zum Wahrsoldaten gehen, aber im Prinzip hast du dann dasselbe, wie ich schon gesagt, das muss ich wiederholen, dass ich praktisch die Sachen unterstütze, die eigentlich oben drüber stehen, also das heißt den Krieg damit auch unterstütze, wenn du so willst. Was die Bausoldaten betrifft, glaube ich, dass viele Bausoldaten nicht zum Bausoldaten gehen würden, wenn es einen sozialen, also wie man so schön sagt, sozialen Friedensdienst oder Wehrdienst gäbe, in Anführungsstrichen, also das heißt, dass man im Krankenhaus arbeiten gehen kann und so weiter. Ich glaube, dass ich mich dafür auch, also was heißt ich dafür würde ich mich auch einsetzen und dafür würde ich auch arbeiten. Und es soll vorgekommen sein, dass verschiedene Leute auch das auch geäußert haben und dann in dem Sinne auch länger dienen würden oder wollen, ist ja wurscht. Was ich eigentlich viel schlimmer finde, dass man versucht, die ganze Sache so abzutun als kriminell, ne? Was eigentlich in bestimmten also ich sehe es mal so, das ist für mich ein ethischer Wert oder hat für mich einen ethischen Wert, die Sache abzulehnen, ne? Und bekomme eigentlich dafür eine Bestrafung, ne? Also ich werde dafür zum Kriminellen gemacht und das ist einfach für mich unvereinbar. Und darauf basiert im Prinzip eigentlich auch mein Antrag auf Ausreise. Einen Spaten trägt. den Kahn geht und den Hintern quer zu der Fahne dreht und den Hintern quer zu der Fahne. Glaubensfragen, ein schon ziemlich altes Stück von Christian Kunert, der 1977 unter anderem auch wegen diesem Liedchen ausgebürgert wurde. Obwohl das Stück also schon sehr alt ist, beschreibt es doch geradezu aktuell eine Situation, in der viele nur noch den Ausweg in der Ausreise sehen. Und genau das versuchen auch die beiden Verweigerer, bis jetzt allerdings ohne Erfolg. Wie nun ihre Verweigerung mit ihrem Wunsch auszureisen zusammenhängt und ob sie in der BRD den Wehrdienst ebenfalls dankend ablehnen würden, darüber unterhalten sie sich im zweiten Teil des Gesprächs. Dieser Wunsch, die DDR zu verlassen, besteht bei mir genauso. Und irgendwo ist es bei mir auch diese Verflechtung, dass man seine Ausreise nicht hinauszögern möchte. Man hat natürlich auf den Termin keinen Einfluss, keinen direkten Einfluss jetzt. Aber man weiß, dass man als Angehöriger der NVA automatisch zum Geheimnisträger wird. Man weiß bloß nicht wie lange, aber man kann natürlich das Pech haben, dass man irgendwas, weiß ich, eine neue Technik dort zu sehen bekommt, die dann eben ausreicht, um hier, was weiß ich, jahrelang festgehalten zu werden mit dem Argument, na, sie haben dort was gesehen, das können wir nicht riskieren, dass das drüben beim Geheimdienst oder bei der Armee veröffentlicht wird. Wenn man andererseits aber jeden Tag sieht, wie hier die Sache gehandhabt wird, wie die Leute behandelt werden, die wirklich aus reiner Überzeugung und aus Gewissensfreiheit diese Armeesache ablehnen. Das ist nicht nur den bewaffneten Wehrdienst, sondern auch den Wehrersatzdienst als Bausoldat. Dann wird man eigentlich nur in seinen Ausreisevorhaben bekräftigt. Denn man weiß genau, selbst wenn man jetzt angenommen verweigert, und für diese Verweigerung ins Gefängnis geht und wieder rauskommt, dass das jederzeit wieder passieren kann. Man hat keine Garantie hier bei der Rechtsprechung, dass das nicht jederzeit wieder auf einen zukommen kann. Im Grunde genommen bleibt man wirklich bei seiner Meinung, dann gibt es hier keinen Frieden mehr, keinen persönlichen Frieden mehr. Und die Frage, ob ich jetzt im Westen zur Armee gehen würde, die hat sich eigentlich dadurch beantwortet, dass ich wirklich hier aus reiner Überzeugung gegen diese Armee und jetzt nicht gegen diese sozialistische Armee oder speziell gegen die NVA etwas habe, sondern dass ich wirklich diese Armee ablehne und daher auch in anderen Ländern die Armee ablehne. Links und rein, links und rein! Und das ist das, die da entsteht. Das ist eine Sieg ESC. Und das ist das, die da entsteht. Das ist eine Sieg ESC. Und das ist das, die da entsteht. Das ist eine Sieg ESC. Und das ist das, die da entsteht. Das ist eine Sieg ESC. Latentar aus Berlin mit Kinderkrieg. Für alle unaufgeklärten Westhörer noch ein kurzer Nachhilfekurs. Die in dem Stück besungene GST ist die Gesellschaft für Sport und Technik und die wiederum verhilft jungen DDR-Bürgern zu einer vormilitärischen Ausbildung. Vom Kinderkrieg zum Kindergarten. Und er liegt in Berlin gleich neben dem VEB Fernsehwerke. Und da ist einiges am Dampfen. Während doch ansonsten alles durchstrukturiert ist, ist man mit der Handhabung von Giften doch etwas nachlässig. Der Verkehr mit Giften wird im Giftgesetz vom 7. April 1977 eindeutig geregelt und ist als rechtliche Grundlage für alle Betriebe und Einrichtungen, in denen der Umgang, Verkehr mit Giften erfolgt, bindend. Auf drei Arten des Verkehrs mit Giften der Abteilung 1 wollen wir hiermit einmal näher eingehen, da unserer Meinung nach grobe Verstöße gegen das Giftgesetz und das Landeskulturgesetz im VEB-Werk für Fernsehelektronik Berlin vorliegen. Erstens Verarbeitung und Verwendung von Giften. Auf einem Nebengelände des VEB-Werk für Fernsehelektronik Berlin, Oberschöneweide, auf dem sogenannten Nordgelände, werden seit 1978 in einer Produktionshalle Halbleiterscheiben zur Herstellung von optoelektronischen Bauelementen bearbeitet. Ein Verfahren hierbei ist die Epitaxie, das Aufeinanderwachsen von Kristallen verschiedener Stoffe, das in zwei verschiedenen Technologien angewandt wird, der Flüssigphasenepitaxie, LPE, der Gasphasenepitaxie, GPE. Während die Flüssigphasenepitaxie in ihrer Ver- und Entsorgung relativ unproblematisch ist, treten bei der Gasphasenepitaxie erhebliche Probleme auf. Die für den Epitaxieprozess benötigten Stoffe wie Arsen, Phosphor, Tellur, Chlor, Ammoniak werden im gasförmigen bzw. verflüssigten Zustand als Arsen, Phosphor, Chlorwasserstoff, Tellurdiethyl sowie Ammoniakgas einem Reaktor zugeführt, in dem bei einer Temperatur von 800 bis 900 Grad Celsius der ca. 5,5-stündige Epitaxieprozess stattfindet. Das so entstandene Gasgemisch, Gift der Abteilung 1, hochgiftig, brennbar, ätzend und explosiv, wird danach über eine lufttechnische Anlage von einem in etwa 9 Meter über Grund befindlichen Dachlüfter abgesaugt und ins Freie geblasen. Die Gasphasenepitaxieanlagen arbeiten im durchgehenden Drei-Schicht-System. An die Produktionshalle grenzt ein Kindergarten, es folgen Kaufhalle und Wohngebiet. Der Betriebsleitung ist aus Eingaben und Beschwerden das Umweltbewusstsein der Anleger bekannt. So wird berichtet, dass der VEB, Werk für Fernsehelektronik, 1986 eine Sicherheitsstudie über die besagte Produktionshalle auf Honorarbasis in Auftrag gegeben hatte, die feststellt, dass das gesamte Abluftsystem der Halle veraltet ist und nicht mehr den sicherheitstechnischen Bestimmungen entspricht. Deren Rekonstruktion sowie der Bau eines 40-Meter-Stotes seien sofort einzuleiten, da im Havariefall und bestimmten Windrichtungen eine akute Gefährdung der näheren Umgebung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Projektierung der Rekonstruktion wurde auf 1989 verschoben. Der Schlot ist vor 1990 nicht zu erwarten. Der Kombinatsleitung in Erfurt sind all diese Fakten bekannt und erteilte zur Weiterführung der Produktion eine Ausnahmegenehmigung. Zweitens, der Transport von Giften. Die für den Epitaxieprozess benötigten, bereits oben genannten Stoffe befinden sich in 50 Liter Edelstahldruckflaschen und werden je nach Verbrauch alle 2 Wochen ausgewechselt. Dazu ist ein Transport notwendig, da auf dem Nordgelände nur die unmittelbare Produktionsmenge gelagert wird. Der Transport der Gasflaschen wird mit einem Elektrokarren durchgeführt, der sicherheitstechnisch ausgestattet mit einer Rundumleuchte den ca. 500 Meter langen Weg zum Lagerbunker fährt und dabei vorbei an einer Straßenbahnhaltestelle die Ostendstraße zweimal kreuzt. Dabei besitzt nur der mitfahrende Anlagenfahrer, Transportbegleiter, eine Schutzmaske der NVA, deren Filter in der Sicherheitsstudie als bedenklich erklärt wurde, da ein effektiver Schutz gegen alle Gase mit bestimmter Sicherheit nicht gegeben werden kann. Des Weiteren liegt ein großes Versäumnis der deutschen Volkspolizei, vor allem innerbetrieblich, vor, da speziell beim Transport extrem toxischer Substanzen, durch die im Falle einer Havarie eine besonders hohe Gefährdung der Bevölkerung eintreten könnte, eine Erlaubnispflicht festgelegt werden muss. Drittens, die schadlose Beseitigung von Giften. Die beim Epitaxie Prozess anfallenden toxischen Abprodukte in Form von Schlammablagerungen in den Abluftrohren werden chemisch und mechanisch herausgewaschen, das entstandene Gemisch eingedampft und in verblombten PVC-Behältern auf einem NVA-Gelände entgelagert. Ein Nachweis über die schadlose Beseitigung der Gifte wird nicht geführt. Zusammenfassend kann gesagt werden, nicht nur der direkte Produktionsprozess der Gasphasenepitaxie ist im VEBWF, Werk für Fernsehelektronik, umweltgefährdend eingerichtet, sondern auch alle damit zusammenhängenden infrastrukturellen Maßnahmen. Sowohl die laufende Gasentsorgung als auch das Eindampfen und Entsorgen der Abprodukte sowie der leichtsinnige und im höchsten Maße verantwortungslose Transport der Druckgasflaschen sowie die ständige Möglichkeit der Vergiftung der Arbeiter wegen Unzulänglichkeit selbst des letzten Schutzes, Atemschutzmaske, schreien geradezu nach Änderung. Der Worte sind genug gewechselt. Lasst uns endlich Taten sehen. Qualität der Aufnahme lässt etwas zu wünschen übrig, aber das lässt sich nicht ändern. Ihr habt es sicher schon bemerkt, heute spielen wir nur DDR-Bands. Und das waren jetzt noch einmal Latta mit Friedensstadt, einem musikalisch-gesellschaftlichen Rundumschlag. Es gibt aber noch genügend Leute, die nicht abhauen wollen, sondern sich explizit in der DDR engagieren wollen. Zum Beispiel diejenigen, die sich zum grünen ökologischen Netzwerk zusammengefunden haben. Aber wie so häufig scheint auch diese Idee nicht ganz unumstritten zu sein. Jedenfalls ist das der Ausgangspunkt der folgenden Erklärung der Arche. Wiederholt sind in der letzten Zeit Bedenken und Vorbehalte gegenüber der Idee Arche des grünen ökologischen Netzwerks in der evangelischen Kirche geäußert worden. Informationsdefizite, Missverständnisse, Gerüchte und Meinungsverschiedenheiten sind dafür verantwortlich. Demnächst werden wir auf diese Diskussionen einschließlich der Vorwürfe ausführlich und öffentlich eingehen. Vorab wollen wir Folgendes erklären und hoffen dabei auf eine rege und breite Diskussion zu inhaltlichen, organisatorischen und erbrachte unter anderem folgende Ergebnisse. Es existiert nur eine unterentwickelte bzw. bestenfalls territorial begrenzte Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ökogruppen. Der Informationsaustausch ist sehr lückenhaft. Aktivitäten und Probleme von Ökogruppen aus dem Süden sind im Norden wenig bekannt und umgekehrt. Erfahrungsaustausch und Arbeitstreffen finden zu sporadisch statt. Eine inhaltliche und thematische Kooperation existiert landesweit kaum bzw. gar nicht. Die verschiedenen Umweltbibliotheken sind bislang in erster Linie und zum Teil in ihrem Selbstverständnis lokale Informations- und Kommunikationszentren. Eine projektbezogene, überregionale Zusammenarbeit überfordert ihre Arbeitsfähigkeit. Viele Gruppen sind isoliert und auf sich allein angewiesen. Um diese Vereinzelung und Zerstreuung inhaltlicher und organisatorischer Art schrittweise zu überwinden, Gemeinsamkeiten zu bestimmen und landesweit voneinander zu lernen, ist unter Beibehaltung basisdemokratischer Prinzipien eine kontinuierlich perspektivisch planmäßige Zusammenarbeit und Koordinierung der Ökoaktivitäten verschiedener Gruppen vonnöten. Unseres Erachtens kann auf der Basis von Freiwilligkeit, Selbstständigkeit und Gleichberechtigung der Gruppen ein offenes grün-ökologisches Netzwerk am ehesten diese Aufgabe und Funktion erfüllen. Dabei ist die Struktur des Netzwerks nicht festgelegt. Es existieren lediglich Vorstellungen. Das aber bedarf der überregionalen Diskussion in den nächsten Monaten. Doch ist die Verwirklichung dieser Idee in unser aller Interesse, wie die Erfahrungen mit Netzwerken in Polen und Ungarn zeigen. Ja, wir bleiben noch kurz bei der Arche. In ihrer Gründungserklärung erläutern Sie die konkreten thematischen Schwerpunkte, mit denen Sie sich in Zukunft zu befassen gedenken. Das ökologische Netzwerk Arche wurde im Januar 1988 zur Koordinierung der Aktivitäten von einzelengagierten Umweltgruppen im Umfeld der evangelischen Kirche, der DDR, gegründet. Es resultiert aus der Erfahrung der bisherigen ökologischen Tätigkeit der Mitglieder der Umweltgruppen. Das Ziel des Netzwerks ist die Verbesserung des Informationsaustausches, der Koordinierung gemeinsamer Aktivitäten zum Schutze der Umwelt und die Überwindung von organisatorischen Problemen und Konzeptionsschwächen. Arche stellt keine zentralistische Struktur dar, möchte keine Gruppen bevormunden oder unterordnen. Es geht vor allem um die thematische und wissenschaftliche Unterstützung lokaler ökologischer Aktivitäten und die Unterstützung von fachlicher und methodischer Bildungsarbeit für Gruppen und Gemeinden. Durch die DDR-weite Koordinierung des vorhandenen geistigen und Datenmaterials können Exkursionen, Umweltuntersuchungen, Arbeitstreffen sowie die Darstellung der Aktivitäten nach außen verbessert werden. In Abstimmung mit vielen Ökogruppen der DDR wollen wir uns folgenden thematischen Schwerpunkten widmen: Luftreinhaltung, Waldsterben, Wasser, Grundwasser, Müllbeseitigung, Braunkohle, Stadtbauökologie, Humanökologie. Wir bitten um Ihre Mitarbeit zu einem der Themen und freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit für die Bewahrung der Schöpfung und unserer Natur. Unterstützt die Idee der Arche des grünen ökologischen Netzwerkes. Helft und macht mit. Um uns stirbt die Umwelt im bedrohlichsten Ausmaß. Da helfen nicht intellektuelle Streits über anarchistische oder zentralistische Prinzipien und Positionen, sondern über Unterschiede hinweg ist gemeinsames Handeln notwendig. Dabei ist unser gemeinsamer kleinster Nenner die Erhaltung der Schöpfung und der Natur. Die vorläufigen Kontaktadressen des Netzwerkes existieren entsprechend der landeskirchlichen Gliederung für Mecklenburg, Berlin-Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Leipzig, Dresden, Thüringen und die Lausitz. In Berlin findet in der St. Andreas-Markus-Gemeinde jeden Mittwoch, also Mittwoch, ein Treffen der Arche statt von 17 bis 19 Uhr. Das Ganze am Stralauer Platz 32 gegenüber dem Hauptbahnhof in Berlin 1017. Tell about your dreams, day. What's the best you find? What's the real love? What's the girls of this day? What's the doctor has out of grills? What's the damage this girl feels? Das war jetzt passend zum heutigen Tag die Montagsband aus Jena mit Fever. Heiß kann einem beim folgenden Beitrag schon werden. In Mölbis hat die Zukunft schon begonnen, soll ein dortiger Kommunalpolitiker vor Jahren gesagt haben. Aber dort verlieren die Apfelbäume ihre Blätter schon im Mai. Die Petersilie ist dann weiß und die Blumen, falls tatsächlich welche blühen, sind abzuwaschen, bevor sie in die Vase kommen. Auswärtiger Besuch reißt oft vorzeitig wieder ab, berichtete ein Betroffener auf dem Kirchentag in Dresden schon 1983. Die Gerüchteküche ergänzt. Mölbis, Röther und andere Orte des Industriegebietes Halle-Leipzig seien von der UNESCO als unbewohnbar erklärt worden. Niemand weiß Genaues. Aber das reichte einigen Mitgliedern der Arche aus, sich vor Ort umzuschauen. Ein erster praktischer Schritt des grünen ökologischen Netzwerkes. In Mölbis, dem 800 Jahre alten und 20 Kilometer von Leipzig gelegenen Ort, dem Trabi entstiegen, stellen wir als erstes fest, es stinkt nicht nur, es stinkt penetrant. Je nach persönlicher Empfindlichkeit macht sich nach kurzer Zeit leichter Kopfschmerz, Reizhusten, Schwindel oder bloß das Gefühl, nur selber zu stinken, breit. Wir sind es nicht gewöhnt, aber haben heute noch Glück, denn der Wind bringt die Schwaden und den Qualm von Espenheim nicht wie sonst oft direkt nach Mölbis und Röther. Trotzdem ist der Rauch und Dreck deutlich zu spüren. Die Häuser sind ruß- und rauchgeschwärzt, wenn nicht wie ein ganzer Teil verfallen, bröckeln die Fassaden. Selbst vor kurzem verputzte oder getünchte Häuser tragen untrügliche Zeichen dicker Staubschichten. Die ersten Grashalme zeigen sich in einer unnatürlichen Färbung. Frühling? Nein, eher eine Nicht-Jahreszeit. Grau, trist und beklemmt dieser Ort, wie auch Röther, Altenburg und Merseburg in seiner vergifteten Atmosphäre. Vor einem ehemaligen Kulturhaus prangt die Losung, je stärker der Sozialismus, desto sicherer der Frieden. Im Mittelpunkt steht der Mensch, ergänzt mein Kopf. Mölbis wird aufgegeben, es zu erfahren, wann, warum. Schulterzucken, denn diese Daten werden zum Schutz unserer Persönlichkeitsrechte geheim gehalten. So heißt es in einem Brief des Umweltministeriums vom Sommer 86 an ein Mitglied des Umweltkreises Röther. Streit beim Einsteigen in das Auto. Was sollen Initiativen, die Kindern Unterricht und Ferien für ein paar Wochen im Jahr andernorts ermöglichen? Leben wir in Berlin und anderswo auf Kosten der Leute dort? Moralische Kategorien, politische Veränderung und Umwelt, wie geht das zusammen? Zufällig und ungeplant ist die Begegnung mit den Aschekippen von Espenhain. Rechts neben der Straße türmen sich zahlreiche von Gras überwachsene, circa 60 Meter hohe Hügel. Alle paar Meter stehen Verbotsschilder. Die Hänge sind von Rohrleitungen umzogen und Scheinwerferketten zieren die Gipfel. Wir schaffen nur die Hälfte des Hanges. Wütendes Schreien, ob wir verrückt wären, lässt uns umkehren. Es ist der Pumpenwart. Das ist gefährlich, die Aschenberge haben Luftblasen. Sie können, wie ich letztes Jahr, einbrechen, dann kommen sie ohne Hilfe nicht mehr raus. Mache ich hier Alleindienst, habe ich mich alle 2 Stunden nach meinen Kontrollgängen bei einem Kollegen telefonisch zu melden. Was wollen Sie überhaupt? Ascheberge und Luftblasen, wir wissen von nichts, aber es sehe interessant aus. Wir einigen uns gemeinsam, den befestigt offiziellen Weg zur Spitze zu nehmen. Bei eisigem Wind und Schneeregen erfahren wir, dass über die Rohrleitung die in Wasser gelöste Asche von Espenheim angeschwemmt wird. 5 bis 6 Tonnen seien es. Pro Tag fragen wir. Natürlich nicht. Pro Stunde, sagt der Pumpenwart. Was in Espenheim verheizt wird, ist mehr Blumenerde als Kohle. Alle Vierteljahre wird ein neuer Aschehügel angelegt, der alte durch das Verspritzen von Teer gegen den Wind befestigt. Einmal ist das Wasser von oben durchgebrochen und hat riesige Mengen von Asche mitgerissen. Da können die da unten im Dorf nur noch rennen, erzählt der Pumpenwart. Über der Kälte und Nässe vergessen wir, genaueres in Erfahrung zu bringen. Wann geschah das? Wie groß war der Schaden? Wer hat den Dreck weggeräumt? Abends als Gäste eines Umweltkreises erfahren wir, eine vermutlich um mehrere Jahre geringere Lebenserwartung wird hier registriert. Im Kreis gibt es einen Bevölkerungsschwund von 10% in 10 Jahren. Zunehmende Totgeburten, Missbildung und eine wachsende Sterilität bei Tieren im Verlauf der letzten 20 Jahre, berichtet ein Tierarzt. Von 6 Enkeln leiden 6 an Pseudokrupp. Das ist grausam, Sie können sich das nicht vorstellen. Tritt bei uns in Böhlen Schwefelwasserstoff aus den Leitungen, werden in die Löcher Holzpfropfen geschlagen. Hier wird 8-mal mehr für Seife als im DDR-Durchschnitt ausgegeben. Genug dieser reizenden Erlebnisse, Vermutungen und subjektiv gefärbten Schilderungen. Die Fakten sind, Ursache dieser giftigen Atmosphäre ist das Braunkohleveredelungswerk mit den beiden Betriebsteilen Espenheim und Böhlen. Die Anlagen, im Rahmen des nationalsozialistischen Autarkieprogramms projektiert, gingen 1939-40 in Betrieb und arbeiten seitdem unverändert. Rekonstruktion und technische Umstellung zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes gab es bislang nicht. Im Gegenteil, zwei Maßnahmen sind verantwortlich für eine erhebliche Zunahme der Schadstoffemissionen. Erstens, Mitte der 50er Jahre wurde beschlossen, den täglichen Kohledurchsatz pro Ofen um 2/3 gegenüber der ursprünglich konzipierten Leistung von 300 Tonnen auf 500 Tonnen zu erhöhen. Zweitens, von 1965 bis 1972 wurden die Anlagen auf Verschleiß gefahren, denn nach einem Beschluss von 1965 sollte Espenhain 1975 stillgelegt werden. Mit der Verknappung des Öls wurde dieser Beschluss 1972 rückgängig gemacht und Espenhain produziert noch heute. Nach Meinung der dort tätigen Ingenieure sind mittlerweile die Anlagen nicht nur veraltet, sondern schrottreif. Hinzu kommt, dass sich die Qualität der Kohle zunehmend verschlechtert. Bis zu 5% beträgt der Schwefelgehalt. Die Erhöhung des Kohledurchsatzes, das Alter und die zeitweilig betriebene Verschleißfahrweise der Anlagen sowie die Verschlechterung der Kohlequalität bedingen eine Schadstofffreisetzung in unvorstellbaren Mengen. Nach offiziellen Angaben gibt der Betriebsteil Böhlen mit 10 Schwelöfen täglich mindestens in die Umwelt ab 1,0 Tonnen Teer, 1,1 Tonnen Schwefelwasserstoff, 4,5 Tonnen Schwefeldioxid, 0,4 Tonnen Ammoniak und 0,4 Tonnen Mercaptane. In Espenhain stehen aber noch weitere 30 Öfen. Von den ca. 6 Millionen Tonnen Schwefeldioxidausstoß pro Jahr in der DDR entfallen mehr als 50% auf das Gebiet um Leipzig. Langwierige, über Jahre geführte Verhandlungen und Interventionen von einzelnen Bürgern und verschiedenen Ökogruppen mit den kommunalen und zentralen staatlichen Leitungen führten zu dem Resultat, dass ab 1986 4 Öfen pro Jahr rekonstruiert werden sollen. Diese Rekonstruktion bedeutet aber lediglich eine Reduzierung des Schadstoffausstoßes auf die Mengen der 40er, 50er Jahre. Von einem ökologischen Umdenken, geschweige denn dem Umbau, kann bei dieser Rekonstruktion also nicht die Rede sein. Mehr sei nicht drin, sagt ein staatlicher Vertreter. Doch nicht einmal dieses Tempo wird gehalten. Bis Ende 1987 hätten bereits 6 Öfen rekonstruiert sein müssen, tatsächlich aber sind es nur 3. Jeder kann sich ausrechnen, wann bei diesem Tempo die Rekonstruktion voraussichtlich abgeschlossen ist, nämlich im Jahr 2000. Espenhain, Röther, Mölbis und die anderen Orte dieses Gebietes bedürfen dringend der Solidarität aller umweltinteressierten Bürger und Gruppen unseres Landes. Macht mit! Yeah. Das war eben Stan Red Fox aus Berlin und zum Schluss wie immer einige Veranstaltungshinweise auf Hansi Biebels Cuba Libre. Wie jedes Jahr finden auch in diesem Juni mehrere Kirchentage der evangelischen Kirche statt. So in Görlitz vom 3. bis 5. Juni, in Erfurt vom 10. bis 12. Juni, in Rostock vom 16. bis 19. Juni und in Halle vom 23. bis 26. Juni. Im vorigen Jahr hatte sich auf dem Kirchentag von unten die Kirche von unten gebildet. Die Kirche von unten hat nun entschieden, am 23. bis 26. Juni einen zweiten Kirchentag von unten parallel zum offiziellen Kirchentag in Halle durchzuführen. Der autonom organisierte Kirchentag von unten findet in der Christuskirchgemeinde in der Freienfelder Straße statt. Es ist das zweite Mal, dass alternative Lebensformen und unzensierte Inhalte und Meinungen von verschiedenen Gruppen in einer größeren Form zum Ausdruck kommen. Die Themen werden unter anderem sein Luft, Wasser, Bodenverschmutzung in und um Halle, Müllbiss und so. Verbildungssystem, ungefähr nach dem Motto Schule macht krank, darum Punk. Und IWF, was ist das und was ist zu tun, wenn sich die Bonzen in West-Berlin treffen und in Ost-Berlin wohnen. Auch kulturell wird einiges geboten, von Literatur bis hin zu viel Musik. Ums Mitmachen geht's auf der traditionellen Friedenswerkstatt in der Erlöserkirche in Berlin-Lichtenberg am 26. Juni ab 10 Uhr. Friedens-, Umwelt-, Zweidrittel-Welt- und Menschenrechtsgruppen stellen ihre Arbeit vor. Und nun noch die Termine der Umweltbibliothek. Am 4. Juni veranstaltet die UB in der Zionskirche eine Diskussion über das viel zitierte SED-SPD-Dokument zur Kultur des politischen Streits unter dem Titel Ist das Papier noch wert? In der Galerie der UB findet am 7. Juni eine Ausstellungseröffnung statt. Zu sehen sind Grafiken und Bilder von Bärbel Bohley, aller Wahrscheinlichkeit nach ohne Bärbel Bohley. Am 9. Juni wird in der UB vorgetragen und diskutiert zum Thema Internationaler Währungsfonds. Zwei Drittel Welt und wir lautet das Motto. Am 14. Juni geht es um die Geschichte und Gegenwart Rumäniens und am 23. Juni findet ein Dia-Abend über Nicaragua statt. Am 26. Juni werden in der UB Videofilme gezeigt zu, man höre und staune, SO 36. Der erste Teil heißt Ein Haus haben. Es geht um Jugendprojekte in SO 36. Der zweite Teil heißt Terror in SO 36. Und noch eine Ausstellung, die eröffnet wird, Die Kunst ist frei von Klaus Steg. Eröffnet wird sie mit Klaus Steg am Donnerstag, den 2. Juni um 17 Uhr und der Eintritt ist frei. Jetzt muss man nur noch wissen, wo? In der Akademie der Künste der DDR Galerie am Robert-Koch-Platz 7 in Berlin 1040. Und das war's mal wieder mit Radio Glasnost. Redaktion und Aufnahmeleitung hatte Dieter Rülf. Mit der Aussteuerung der Bänder war Susi Werli beschäftigt. Und bis zur nächsten Sendung am 27.06. verabschiedet sich Ilona Marenbach. Tschüss.